الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي بقش بسم اسلام. Alhamdulillah, wir danken Allah tabaraka wa ta'ala, der uns erlaubt hat, hier sein zu dürfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten annehmen, unsere Sünden vergeben. Möge subhanahu wa ta'ala unsere Stufe in Dunya und Akhira erhöhen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, wie er uns in dieser Uhrzeit hier versammelt hat, möge subhanahu wa ta'ala uns yawm al-qiyama mit Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam und die Sahaba und Shuhada und Salihin versammeln, vereinen. Liebe Geschwister im Islam, heute sprechen wir mit Allahs Erlaubnis über ein sehr wichtiges Thema, nämlich die Standhaftigkeit in der Religion. Deswegen bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihr mir passende Wörter geben, damit ihr bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala das Thema versteht und verinnerlicht und danach handelt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erleichtern und ermöglichen. Die Standhaftigkeit in der Religion. Und wir haben den Thema wie folgendes aufgeteilt. Über folgende Punkte werden wir in diesem Vortrag sprechen. Die Gründe für das Thema, die Prüfung, wie kann ich standhaft bleiben, beziehungsweise wie erreiche ich die Standhaftigkeit. Vierter und letzter Punkt, was ist die Belohnung? Versuchen wir, bi'idhnillahi azza wa jal, das Thema zu verinnerlichen und zu verstehen und gleichzeitig danach zu handeln, liebe Geschwister. Denn alles, was wir hören und lernen, ist für uns oder gegen uns eine Hujja. Entweder wird Nutzen für uns haben in Dunya und Akhira oder wird Schaden für uns haben in Dunya und Akhira. Denn wenn man das praktiziert, danach handelt, so wird dieses Thema für ihn in Dunya und Akhira Nutzen haben. Wenn man aber hört, weder praktiziert, noch sich mit dem Thema beschäftigt, wird dieses, was er gelernt hat, in Dunya und Akhira für ihn Schaden haben. Deswegen versuchen wir, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, uns zu konzentrieren und mit diesem gewaltigen Thema, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, werden wir viele Dinge verstehen. Erster Punkt, was wir darüber sprechen werden, liebe Geschwister, die Gründe für das Thema. Warum gerade dieses Thema? Warum sprechen wir gerade über die Standhaftigkeit in der Religion? Erster Grund, liebe Geschwister, die Lage der Umma. Wir sehen, dass der Umma von allen Seiten bekämpft wird, unterdrückt wird. Diejenigen, die Wahrheit sprechen, gefoltert werden, verhaftet werden und getötet werden. Und derjenige, der nach dem Religion Allah tabaraka wa ta'ala leben möchte und das 100% praktizieren möchte, wird mit irgendeinem Titel oder mit irgendeiner Sache oder irgendetwas an diesen Person vorgeworfen. Deswegen hetzen Medien auch und viele berichten falsche Dinge über den Muslimen. So, die Lage der Umma ist in einer sehr schweren Zeit. Und die Menschen sind verwirrt. Sie wissen nicht, was sie tun. Deswegen, die hören auf und die bleiben nicht standhaft. Und die geben auf und kehren zurück. Zweiter Punkt, liebe Geschwister, zweiter Grund, warum wir über dieses Thema sprechen. Viele, die in die Abtrünnigkeit fallen, viele, die in Abtrünnigkeit fallen, also zu ungläubig werden. Sie verlassen dann Religion und sie bleiben nicht standhaft. Bei der Prüfung, die sie treffen auf diesem Weg, weil manche denken, dass sie den Weg den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam folgen können, ohne geprüft zu werden. Manche denken, dass sie den Religion praktizieren können und so nach der Religion leben können, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gelebt hat, ohne geprüft zu werden. Manche denken, dass sie durch schöne Reden, einige Punkte, yani zum Beispiel manche versuchen etwas zu verschönern und versuchen den Gefallen von den Götzendiener und anderen bekommen und die denken, dass sie auf der Wahrheit sind. Oder die versuchen, das zu erreichen. Sie versuchen, den Islam zu verbreiten, über den Islam zu sprechen. Einen Islam, was den Götzendiener gefallen wird. Deswegen, je mehr die Menschen sich dem Prophet ﷺ nähern, also je mehr die seine Sunna praktizieren, je mehr den Koran verinnerlichen, nach dem Koran handeln, desto wird die Prüfung größer und stärker. Desto wird die Prüfung größer und stärker. Da die Menschen in dieser Zeit, wo sie stark geprüft werden, nicht Standhaftigkeit bekommen oder nicht standhaft bleiben und wal'iyadu billah in Abtrünnigkeit fallen, darum haben wir dieses Thema ausgesucht, um einigen Menschen zu retten, um einigen Menschen zu motivieren, dass sie wissen und verstehen, dass es ohne Prüfung nicht den Ziel erreichen kann, ohne auf diesem Weg geprüft wird. Das war, liebe Geschwister, zweiter Grund, warum wir über dieses Thema sprechen. Wir können noch dazu einen Grund ergänzen, nämlich weil das Thema mit das Herz zu tun hat. Etwas mit unserem Herzen zu tun hat, mit unserem Glauben zu tun hat. Weil der Herz des Menschen wendet sich schnell ab. Also wechselt die Richtung oft. Deswegen der Prophet ﷺ hat am meisten einen Dua ausgesprochen. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O wende der Herzen, festige mein Herz auf deine Religion. Und diese zwei Punkte, die Grund waren, warum wir gerade über diese gewaltige Thema sprechen. So, liebe Geschwister, nachdem wir die Gründe für das Thema genannt haben, fangen wir mit Allah subhanahu wa ta'ala mit dem zweiten Punkt, nämlich die Prüfung. Schauen wir, was Allah tabaraka wa ta'ala in seinem edlen Buch sagt und erwähnt. Er sagt subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. الله أكبر. Schaut, liebe Geschwister, Allah tabaraka wa ta'ala spricht über die Prüfung. Und wie er subhanahu wa ta'ala den Menschen prüft. Er sagt, subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, meinen die Menschen, dass sie in Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen, wir glauben, ohne dass sie geprüft werden? Meinen die Menschen, dass sie in Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen, wir glauben, ohne dass sie geprüft werden? Und du bist nicht der Erste, der geprüft wird auf diesem Weg. Allah tabaraka wa ta'ala in der nächsten Vers sagt, wir haben bereits diejenigen vor ihnen geprüft. Allah wird ganz gewiss diejenigen kennen, die die Wahrheit sprechen. Und er wird ganz gewiss die Lügner kennen. Allahu Akbar. Das ist die Surat An-Kafut, Vers 1 bis 3. Allah tabaraka wa ta'ala sagt, Allah wird ganz gewiss diejenigen kennen, die die Wahrheit sprechen, die wahrhaftig sind, die sagen, wir glauben und die sind standhaft auf dem Weg Allah tabaraka wa ta'ala. Und er wird ganz gewiss die Lügner kennen. Und er sagt subhanahu wa ta'ala in den nächsten Sura, die auf dem Bildschirm sieht, Sura 2, Vers 155, sagt subhanahu wa ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Und wir werden euch ganz gewiss mit einer wenig Furcht und Hunger und Mangel an Besitz, Seelen und Früchten prüfen. Doch verkünde frohe Botschaft den Standhaften. Allah tabaraka wa ta'ala in diesen beiden Versen spricht über die Prüfung. Du hast es geglaubt, du hast gesagt, ich glaube an Allah tabaraka wa ta'ala, du versuchst nach dem Koran und Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam leben, dann musst du damit rechnen, dass du geprüft werdest auf diesem Weg. Und Allah tabaraka wa ta'ala sagt im nächsten Vers, in Surah 47, Vers 31, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Es reicht nicht zu sagen, ich mache Jihad zum Beispiel. Oder ich bin Mujahid. Oder ich bin das und jenes. Es reicht das nicht, mit die Wörter auszusprechen. Allah prüft dich auf diesem Weg. Egal in welcher Situation du bist. Oder egal was du gerade machst. Egal welche Tat, die du gerade machst, ob es Dauer ist, ob es gute Taten ist, ob du versucht hast, Allahs Religion zu praktizieren, ob du den Allahs Religion verteidigst oder verbreitest, Allah wird dich prüfen. Also die Prüfung ist fest in dieser Religion. Allah Azza wa Jal sagt, und wir werden euch ganz gewiss prüfen, bis wir feststellen, welche sich abmühen von euch und welche standhaft sind. Und bis wir eure Werke prüfen. Allahu Akbar. Ganz klar und deutlich. Allah prüft subhanahu wa ta'ala. Du hast gesagt, ich glaube, du hast angefangen, Allahs Religion zu praktizieren, dann rechne damit, dass du auf diesem Weg geprüft werdest. Geht nicht anderes. So, liebe Geschwister, wir sind überzeugt, dass wir auf diesem Weg geprüft werden. Drei deutliche Versen, die wir gelesen haben. Es gibt zahlreiche Versen aus dem Koran. Aber wir haben nur drei erwähnt. Wir kommen zu dem dritten Punkt, liebe Geschwister. Und in diesem dritten Punkt werden wir mehr Zeit brauchen, weil sehr wichtig ist. Wir haben jetzt gelernt und verstanden die Gründe für das Sprechen über dieses Thema. Danach, dass die Prüfung 100% passieren wird, Allah wird uns prüfen, subhanahu wa ta'ala. Jetzt wollen wir wissen, wie kann ich standhaft bleiben? Wie kann ich standhaft bleiben? Wie erreiche ich die Standhaftigkeit? Viele wissen nicht, wie sie standhaft bleiben können, womit sie anfangen sollen, wie sie auf dem Weg Allah tabaraka wa ta'ala Standhaftigkeit erreichen können. Deswegen versucht bi'idhnillahi ta'ala hier, in diesem Punkt euch noch mehr konzentrieren und verinnerlichen. Allah tabaraka wa ta'ala sagt, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Denken nicht über den Koran nach. Wie kann ich standhaft bleiben? Wie erreiche ich die Standhaftigkeit? Das erste Punkt, liebe Geschwister, das Wenden an den Koran. Allahu Akbar. Subhanallah, das fällt vielleicht jemandem etwas ganz einfach, leicht zu hören. Vielleicht manche denken, ja, wie soll ich mich an den Koran wenden, wenn ich geprüft werde? Oder wenn ich standhaft bleiben möchte? Wenn ich das erreichen möchte? Wie sollte ich überhaupt mich an den Koran wenden? Wende dich an die Wörter Allah tabaraka wa ta'ala. Wende dich an diesem gewaltigen Buch, die Allah Azza wa Jal herabgesandet hat. Wende dich an Koran, die Wörter Allah subhanahu wa ta'ala. In Surah 25, Vers 32 sagt Allah tabaraka wa ta'ala, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Was haben die Götzendiener und Ungläubigen gesagt? Haben gesagt, und diejenigen, die ungläubig sind, sagen, oh, würde ihm doch der Koran als Ganzes offenbart, so geschieht es aber, damit wir dein Herz mit ihm festigen. Und wir haben ihn vollgeordnet vorgetragen. Allah tabaraka wa ta'ala sagt und erwähnt der Grund, warum hat er nicht den Koran auf einmal auf den Prophet sallallahu alaihi wa sallam offenbart. Der Grund dafür ist, sagt, damit wir dein Herz mit ihm festigen. Also mit der Koran festigen. Dein Herz mit die Wörter Allah tabaraka wa ta'ala festigen, indem wir dir etwas berichten oder einige Scheinargumente widerlegen, die den Ungläubigen dich damit vorwerfen. Weil, liebe Geschwister, das Koran stärkt den Iman einen Mensch und reinigt sein Herz und verbindet ihn mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man diese Koran liest und diese Verse liest, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, und wenn man das verinnerlicht, wird der Iman dieser Mensch stärker sein und Allah tabaraka wa ta'ala dadurch reinigt seinem Herz. Diese ganzen Versen, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, in bestimmter Zeit, in bestimmter Situationen, damit er das Herz von dem Prophet sallallahu alaihi wa sallam damit festigt. Das gilt für seine Ummah komplett, liebe Geschwister. Und wir werden bei dem zweiten Punkt, inshallah, noch mehr verstehen, was damit gemeint ist, das Wenden an den Koran. Erstmal haben wir dieser Vers gelesen, wo Allah tabaraka wa ta'ala sagt, damit wir dein Herz mit ihm festigen. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, in dem Allah subhanahu wa ta'ala einigen Geschichten im Koran erwähnt hat, wo sie Grund werden, dass du dann bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala die Standhaftigkeit erreichst. Dass du standhaft in der Religion bist, weil das Koran wurde nicht offenbart, damit man als eine Geschichte liest, sondern Allah subhanahu wa ta'ala sagt, liyadabbaru ayatih, damit sie über den Verse, die Allah tabaraka wa ta'ala im Koran offenbart hat, nachdenken. Darüber nachdenken, verinnerlichen. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt das in seinem edlen Buch. So, liebe Geschwister, lasst uns bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala mit dem zweiten Punkt anfangen. Was ist zweiter Punkt? Wie erreiche ich die Standhaftigkeit? Zweiter Punkt, das Verinnerlichen der Geschichten aus dem Koran. Warum hat Allah tabaraka wa ta'ala die Geschichten erwähnt? Warum hat er subhanahu wa ta'ala diese ganze Geschichten erwähnt? Er sagt subhanahu wa ta'ala in Surah 11, Vers 120, sagt er, وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Allahu Akbar. Was ist mit uns, dass wir den Koran nicht verinnerlichen? Was ist mit uns, dass wir den Koran vernachlässigt haben? Was ist mit uns, dass wir dauernd auf Facebook, Twitter und Telegram und anderen Plattformen sind und das gewaltige Buch vernachlässigt haben? Allah tabaraka wa ta'ala sagt, alles berichten wir dir von den Nachrichten über die Gesandten. Warum? Denk darüber nach, was Allah damit sagen will. Und damit subhanahu wa ta'ala meint, er sagt, womit wir dein Herz festigen, alles berichten wir dir von den Nachrichten über die Gesandten, damit wir dein Herz festigen. Darin ist dir die Wahrheit zugekommen und eine Ermahnung und Erinnerung für die Gläubigen. Allahu Akbar. Wallahi, dieser Vers alleine reicht. Dieser Vers beschreibt, subhanallah al-azim, die Wörter, wie, was wir darüber sprechen wollen. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, alles berichten wir dir von den Nachrichten über die Gesandten. Diese Geschichten, die Allah in seinem Buch erwähnt hat, berichten wir, warum? Womit wir dein Herz festigen. Damit du von dieser Geschichte etwas lernst. Damit du schaust, wie die Propheten und die anderen standhaft geblieben sind. Und dass sie geprüft wurden. Und noch dazu sagt Allah tabaraka wa ta'ala, was noch im Koran ist, darin ist dir die Wahrheit zugekommen und eine Ermahnung und Erinnerung für die Gläubigen. Bist du eine Gläubig, dann muss diese Verse, die wir rezitieren, die du selber rezitierst, einen Einfluss auf deine Person haben. Muss diese Verse einen Einfluss auf deine Person haben. Verinnerliche diese Wörter, subhanallah al-azim. Verinnerliche diese Wörter, um wie Allah tabaraka wa ta'ala seinen Prophet festigt. Im nächsten Vers, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in Surah 21, Vers 68 bis 70, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in diesem gewaltigen Sura sagt Allah Azza wa Jal über die Geschichte von Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, als er zu dem Tauhid berufen hat, wurde natürlich geprüft wie alle anderen Propheten und haben versucht, ihn zu verbrennen. Was haben die gemacht? Sie haben so eine große Feuer gemacht, um Ibrahim alayhi salam zu verbrennen. Was sagte Allah tabaraka wa ta'ala in diesem Zustand? Als sie gesagt haben, wie Allah subhanahu wa ta'ala das berichtet im Koran, قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Was denkst du? Allah wird dich im Stich lassen, während du seine Religion verteidigst, wenn du wahrhaftig bist. Allah tabaraka wa ta'ala lasst den Feuer nicht Ibrahim alayhi salam verbrennen. Feuer, was du siehst, was alles verbrennt, aber verbrennt nicht seine Prophet. Und jeder, der wahrhaftig ist mit Allah tabaraka wa ta'ala, wird Allah ihm subhanahu wa ta'ala beistehen. Das Problem liegt bei dir, warum du nicht standhaft bleibst auf der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Weil du nicht wahrhaftig mit Allah subhanahu wa ta'ala bist. Schaut, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sagten, verbrennt ihn und helft euren Göttern, wenn ihr etwas tun wollt. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wir sagten, o Feuer, sei Kühlung und Unversehrtheit für Ibrahim. Schaut, subhanallah al-Azim. Und Ibn Abbas, radiyallahu anhu arda, sagte, letzte Wort von Ibrahim alayhi salam, bevor er geworfen wird, in diesem Feuer geworfen wird, sein letzter Wort war, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah ist meine Genüge. Allah ist meine Genüge. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Fühlst du das? Kannst du darüber ein bisschen ehrlich nachdenken? Schaust du, wie ein Prophet lebendig in einem Feuer geworfen wird und was von einem Yaqin er hat? Er sagt, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht den Feuer und befiehlt den Feuer, dass hier Kühlung sein soll und nicht Ibrahim verbrennen soll. Und sein Befehl ist, nur zwei Buchstaben auf Arabisch. Kaf und Nun. Sei. Es ist es. Diese Iman fehlt uns, liebe Geschwister. Diese Iman fehlt uns, weil wir den Koran vernachlässigt haben. Weil wir uns sehr wenig mit dem Koran beschäftigen. Schaut und hört die nächste Vers. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt den Zustand von den Gläubigen. Den Zustand von Musa alayhi salam. Warum lesen wir die Geschichte von Musa? Warum Allah tabaraka wa ta'ala hat die Geschichten erwähnt im Koran? Sagt, damit wir dein Herz damit festigen. Dann hör dir diese Wörter von einem Prophet, die mit der vollen Vertrauen an Allah subhanahu wa ta'ala es ausgesprochen hat. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ. Subhanallah, was ist das von einer Überzeugung? Eine Iman, eine Glaube an Allah Azza wa Jal. Als die beiden Herren einander sahen, sagten die Gefährten Musas, wir werden für wahr eingeholt. Die haben die Hoffnung verloren, haben gesagt, da ist Firaun, das ist seine Soldaten und wir sind bei einem Meer, wir können nicht rübergehen. Wir sind verloren. Aber diese Iman von Musa, diese Hoffnung an Allahs Sieg und ohne jegliche Zweifel an seinen Unterstützung, diese Vertrauen an Allah subhanahu wa ta'ala, damit Allah tabaraka wa ta'ala hat ihn gerettet. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, keineswegs, denn mit mir ist mein Herr, er wird mich leiten. Subhanallah. Wann haben wir dieses Glaube und dieses Vertrauen gehabt an Allah subhanahu wa ta'ala? Wie lesen wir den Koran, liebe Geschwister? Bei den Kleinigkeiten, bei weniger Prüfungen, auf diesem Weg geben viele auf und haben keine Lust mehr weiterzumachen. Jetzt werde ich euch stärkste Geschichte erwähnen, was wirklich den Herzen den Gläubigen beben lassen muss. Es ist nicht normal, das zu hören. Und davon gibt es mehrere. Aber ich habe nur einen von dieser Geschichte ausgesucht, damit wir darüber sprechen. Denn wenn wir die anderen Geschichten erwähnen werden, werden wir wirklich ein paar Stunden brauchen oder ein paar Vorträge brauchen. Und wir wollen, bei Allah subhanahu wa ta'ala, jeden Tag nur ein Thema nehmen. Nicht ein Thema auf zwei Tage teilen. Lasst uns, bei Allah subhanahu wa ta'ala, diese gewaltige Verse verinnerlichen. Wie diese Geschichte angefangen hat, möchte ich nicht darüber reden, weil es lang, diese Geschichte. Aber nur der Zustand von diesen Menschen, die an Allah geglaubt haben und die Standhaftigkeit erreicht haben durch ihre Wahrhaftigkeit, möchten wir kurz darüber sprechen. Allah tabaraka wa ta'ala sagt über die Zauber. Diese Zauber, die mit Pharaon waren. Musa und Harun kamen zum Pharaon, wollten Pharaon zum Islam rufen. Einen Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Bani Israel zu retten. Pharaon, als er das gesehen hat, einige Zeichen bei Musa gesehen hat, hat er einige Zauber, einige Sahara versammelt. Und nicht normale Zauber, nicht normale Sahara, nicht irgendeine Penner draußen und so weiter, sondern jemand, der wirklich etwas drauf hat, der sich mit diesem Sahara-Geschichte sehr gut kennt und der eine von den Führern eines Volkes ist. Oder eine Position bei dem Volk hat, weil die meisten Sahara damals haben etwas erreicht. Also in dem Sinn, dass sie irgendeine Stelle hatten bei deren Volk, was zu sagen hatten. Irgendjemand, der bekannt war. Er hat diesen Menschen gesammelt. Dann hat er gesagt, er sollte Musa und Harun besiegen. Haben gesagt, in anderen Versen, aber wir haben natürlich jetzt nur von einem Sura genommen, um kurz zu halten, haben gesagt, was werden wir bekommen, wenn wir ihn besiegen? Wenn wir gewinnen werden? Dann hat Pharaon denen versprochen, denen einen Stelle bei sich zu geben. Also eine Position bei sich zu geben. Und denen zu belohnen und so weiter. Dann haben die angefangen. Oder die haben mit dem Musa a.s. gesprochen, haben gesagt, fang du an. Und dann Musa hat gesagt, nein, fangt ihr an. Als sie angefangen haben und Musa den Stock, was er in der Hand hat, geworfen hat, hat ihr alles zerstört, also diese Zaubern haben die Wahrheit gesehen und Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala gesehen und die waren wahrhaftig, die haben gesehen, dass es keine Zauberei ist, dass es keine Sihr ist, sondern eine Wunder ist und das kann nur jemand machen, der Macht über alles hat. Sofort haben sie gesagt, قالوا آمنا برب هارون وموسى. Haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt diese Geschichte, sagt, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرُ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى سبحان الله. Was ist los mit uns, dass wir den Koran nicht verinnerlichen? Warum Allah hat tabaraka wa ta'ala diese gewaltige Geschichte erwähnt in seinem Buch? damit wir davon lernen, damit er subhanahu wa ta'ala damit die Herzen den Gläubigen festigt. Subhanahu wa ta'ala, lasst uns, liebe Geschwister, diese Geschichte verinnerlichen. Da warfen sich die Zauberer ehrerbietig nieder. Sie sagten, wir glauben an den Herrn Haruns und Musas. Als sie diesen Zeichen gesehen haben, sofort haben an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt. Aber verinnerlicht diese Prüfung, die sie bekommen haben, und dass sie trotz das nicht aufgegeben haben. Ehe Fir'aun sagte, ihr glaubt an ihn, bevor ich es euch erlaube. Er ist wahrlich euer Ältester, der euch die Zauberei gelehrt hat. So werde ich ganz gewiss eure Hände und eure Füße wechselseitig abhacken und euch ganz gewiss an Lammstämmen kreuzen lassen. Subhanallah. Und ihr werdet ganz gewiss erfahren, wer von uns strenge im Strafe und beständige ist. Das ist die Bedrohung von Fir'aun. Er sagt, so werde ich ganz gewiss eure Hände und eure Füße wechselseitig abhacken und euch ganz gewiss an Lammstämmen kreuzigen lassen. Und ihr werdet ganz gewiss erfahren, wer von uns strenge im Strafe ist. Schaut, subhanallah, was sie gesagt haben. Könnt ihr es euch vorstellen? Habt ihr eine Verletzung gehabt in irgendeiner Stelle in eurer Finger oder Hände? Habt ihr diese Schmerzen gefühlt? Habt ihr gemerkt, wie schmerzhaft das ist, einen Körperteil zu verlieren, Allahs Gesandter davon bei Allah tabaraka wa ta'ala Zuflucht gesucht hat? Eine bekannte Aussage und Dua von der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min al-asri wal-kasri wal-bitr. Gefangen zu werden oder einen gebrochenen Teil, also einen Teil, dass es gebrochen wird von meinem Körper oder dass ich einen Körperteil verliere. Diese drei Punkte hat er Zuflucht gesucht bei Allah subhanahu wa ta'ala davon. Schmerzhaft ist nicht einfach. Und kannst du dir dann vorstellen, wer diesen Menschen waren? Haben sie aufgegeben? Haben sie gesagt, nein, Fir'aun, warte, wir überlegen uns? Haben ihre Glaube versteckt, obwohl sie das machen dürften? Haben sie einen Vortrag gehört? Haben sie den Koran gelesen? Haben sie die Wörter von Musa alaihi salam gehört? Haben etwas von dieser bekommen oder gehört? Saßen sie in einer Sitzung bei Musa? Saßen sie in irgendeinem Vortrag? Haben sie etwas über den Islam und Tauhid gehört? Nein, sie haben nur das Zeichen von Allah gesehen. Sofort an Allah tabaraka wa ta'ala geglaubt. Dann kam die Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil sie wahrhaftig waren. Allah subhanahu wa ta'ala hat denen festigt und die Standhaftigkeit gegeben. Und schaut, subhanallah, diese Iman von diesen Menschen. Subhanallah, man verliert eine Hand, aber man kann den anderen Hand retten. Man verliert ihm beide Hände, man kann aber die Füße retten. Man verliert beide Füße. Man kann sich aber retten, nicht gekreuzt werden lassen und eine Reue machen bei Fir'aun. Aber nein, sie haben das Sinn des Lebens verstanden. Und weil sie wahrhaftig an Allah geglaubt haben und sich an ihm gewendet haben, Allah tabaraka wa ta'ala hat denen Herz festigt auf seiner Religion, sodass die in Prüfung bestanden haben. Aber was ist das von einer harten Prüfung, liebe Geschwister? Nicht irgendeine Prüfung. Heutzutage, wenn man irgendeine Kleinigkeiten erlebt, hört man auf und gibt man alles auf. Und sagt, ich habe mit den und den nichts zu tun. Ich rufe den nicht an. Ich telefoniere gar nicht mal mit ihm, damit ich keine Probleme erlebe. Natürlich kann man sich in einige Dingen schützen und einige Punkte darauf achten und so weiter und so fort. Aber nicht den Religion aufgeben, auf dem Weg weitergehen und den Religion Allah tabaraka wa ta'ala verbreiten. Subhanallah, was haben sie gesagt? Wir glauben an unsere Herrn. Subhanallah. Wir glauben an unseren Herrn, damit er uns unsere Verfehlungen vergibt und auch die Zauberei, zu der du uns gezwungen hast. Allah ist besser und beständiger. Die haben gesagt, wir glauben an unseren Herrn. Warum glauben wir an unseren Herrn? Damit er uns unsere Sünden vergibt. Und auch diese Zauberei, die du zu uns oder uns dazu gezwungen hast zu machen, damit er subhanahu wa ta'ala uns das vergibt und Allah ist besser. Die kennen nicht Allah subhanahu wa ta'ala, die haben nicht viel über Allah subhanahu wa ta'ala gehört, aber die haben die Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala gesehen, haben gesagt, Allah ist besser und beständiger subhanahu wa ta'ala. Dann schaut subhanallah, liebe Geschwister, was Allah tabaraka wa ta'ala danach sagt. Und verinnerlich diese Wörter. Sag gewiss, wer zu seinem Herr als Übeltäter kommt, für den gibt es die Hülle. Darin wird er weder sterben noch leben. Möge Allah uns bewahren. Also soll euch nicht interessieren, dass jemand in der Abtrünnigkeit gefallen ist. Oder eine Kafir oder eine Mujrim oder eine Götzendiener. Wenn ihr das verinnerlichen werdet, werdet ihr keine Sorge machen. Wird ihr glücklich sein und Allah dafür danken, dass ihr nicht als Götzendiener sterbt. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, gewiss, wer zu seinem Herrn als Übeltäter kommt, für den gibt es die Hülle. Darin wird er weder sterben noch leben. Danach sagt Allah tabaraka wa ta'ala, im nächsten Vers sagt er subhanahu wa ta'ala, wer zu ihm als Gläubiger kommt. Du hast einen Körperteil verloren. Du hast eine Prüfung erlebt, aber du kommst zu Allah tabaraka wa ta'ala als Gläubige. Diese soll für dich eine Vorbotschaft sein. Du kommst zu Allah subhanahu wa ta'ala als Gläubige. Und Allah tabaraka wa ta'ala sagt dir, deswegen subhanallah, wie wichtig ist, sich an den Koran zu wenden, den Koran zu verinnerlichen. Wer zu ihm als Gläubige kommt, der rechtschaffene Werke getan hat, für jener gibt es die höchsten Rangstufen. Wer zu ihm als Gläubiger kommt, der rechtschaffen Werke getan hat, A'mal Saliha getan hat, für jene gibt es die höchsten Rangstufen. Und dann Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, welche Stufen gibt es für denen. Und das ist der dritte Punkt, die uns dazu bringt, Standhaftigkeit zu erreichen. Zweiter Punkt, die wir darüber gesprochen haben gerade, über die Geschichte, die Allah tabaraka wa ta'ala in seinem Buch erwähnt hat, nachzudenken. Über die Geschichte, die Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch erwähnt hat, nachzudenken, davon Lehre ziehen, verinnerlichen. Es war zweiter Punkt, das Verinnerlichen der Geschichten aus dem Koran. Jetzt kommen wir, liebe Geschwister, zu dem dritten Punkt, das Verrichten von guten Taten. Diejenigen, die guten Taten verrichten, in schwerer Zeit, in der Zeit der Prüfung, so wird Allah tabaraka wa ta'ala den in Dunya und Akhira festigen. Während sie sterben, wird Allah den festigen. In der Prüfung wird Allah tabaraka wa ta'ala denen festigen, die sich an den guten Taten wenden, indem sie Koran lesen, indem sie die Gebete verrichten, indem sie den anderen Dingen, die als guten Taten gelten, tun und dabei wahrhaftig sind, Allah wird subhanahu wa ta'ala denen festigen. Und das ist ein Grund, womit man die Standhaftigkeit erreichen kann. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah festigt diejenigen, die glauben durch das beständige Wort im diesseitigen Leben und im Jenseits. Doch Allah lässt die Ungerechten in die Irre gehen. Allah tut, was er will, subhanahu wa ta'ala. Allah tut, was er will, subhanahu wa ta'ala. Und Allah tabaraka wa ta'ala sagt in einer anderen Sura, in Sura 4, Vers 66, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. Sag, wenn sie aber tun würden, wozu sie ermahnt werden, wäre es wahrlich besser für sie und eine größere Stärkung im Glauben. Und jetzt lesen wir einen gewaltigen Hadith in Bezug auf den guten Taten. Sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Hadith ist bei Bukhari überliefert, wie ihr das auch seht, sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer einen der mir Nahestehenden zum Feind nimmt, den habe ich den Krieg erklärt. Subhanallah. Wehe dir, dass du eine nahestehende Person, der nach dem Koran und Sunna lebt, der zu dem Tawhid ruft, wehe dir, dass du ihn bekämpfst. Wehe dir, dass du gegen ihn stehst, denn Allah tabaraka wa ta'ala kriegt derjenige, der so einen Person bekämpft, den Krieg. Achtet darauf, Auliya Allah subhanahu wa ta'ala halte dich davon fern, gegen einen Muslim zu kämpfen. Dann sagte, meine Diener, nähert sich mir nicht mit etwas, das ich mehr liebe als das, was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe. Also die beste Taten, die ein Mensch machen könnte, von den guten Taten, das sind die Taten, die Allah tabaraka wa ta'ala als Pflicht gemacht hat. Das Gebet, Fasten und die anderen Pflichttaten. Das ist das beliebteste Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und danach sagt Allah tabaraka wa ta'ala, mein Diener fährt fort, sich mir durch freiwillige Taten zu nähern, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, bin ich sein Gehör, mit dem er hört. Subhanallah. Yani diese Stufe zu erreichen, ist nicht einfach. Aber wenn man erreicht hat, dann wird Allah tabaraka wa ta'ala diesen Mensch segnen und bewahren und festigen. Mit ihm sein immer. Sagt subhanahu wa ta'ala, sagt, bis ich ihn liebe. Also der macht gute Taten, freiwillige Gebete, Koran lesen, Dhikr machen, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, bin ich sein Gehör, mit dem er hört, sein Sehvermögen, mit dem er sieht, seine Hand, mit dem er zupackt und sein Fuß, mit dem er geht. Wenn er mich bietet, werde ich gewiss erfüllen. Allahu Akbar. Subhanallah. Und wenn er mich um Beistand bittet, werde ich ihm gewiss Zuflucht gewähren. Allahu Akbar. Der Hadith ist bei Sahih Bukhari überliefert. Möchtest du die Standhaftigkeit erreichen, erfülle die dritte Punkt, nämlich gute Taten zu verrichten. In diesem Moment brauchst du gute Taten, dich Allah tabaraka wa ta'ala näher zu bringen. Vierter Punkt ist, womit man die Standhaftigkeit erreichen kann, die Dua zu machen. Die Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala zu machen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in Bezug auf Dua gibt es eigentlich mehrere Versen, liebe Geschwister. Wir haben, wie gesagt, versucht, ein oder zwei Verse zu erwähnen, damit wir bi'nillahi ta'ala nicht in der Länge ziehen. Sagt subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ Dua zu machen. Unser Herr überschütte uns die Standhaftigkeit und berufe uns ab als dir Ergebene. Also lass uns als dir Ergebene sterben. Und in einem anderen Vers, in Surah 2, Vers 250, sagt Allah tabaraka wa ta'ala, nun als sie gegen Jalut und seine Herrscher auf dem Plan erschienen, sagten sie, unser Herr, überschütte uns mit Standhaftigkeit, festige unsere Füße und verhelfe uns zum Sieg über das ungläubige Volk. Dua zu machen, ja Achi. Allah hat tabaraka wa ta'ala im Koran erwähnt, dass diese gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, die Propheten, haben um die Standhaftigkeit gebetet. Wann hast du deine Hände hochgehoben und gesagt, O Allah, gewähre mir die Standhaftigkeit. Gebe mir die Standhaftigkeit. Festige mich auf deiner Religion. Wann denn? Nächster Punkt, liebe Geschwister. Fünfter Punkt, womit man die Standhaftigkeit erreichen kann. Allahs Gedenken. Dhikrullahi subhanahu wa ta'ala. Allahs subhanahu wa ta'ala zu gedenken. Also subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billah. Das sind diese Dhikr, allgemeine Dhikr. Oder Koran lesen ist allgemein Dhikr. Und diese Dhikr zu machen, oft Allah subhanahu wa ta'ala zu erwähnen, ist ein Grund, dass Allah tabaraka wa ta'ala dir den Standhaftigkeit schenkt. Allah Azza wa Jalla sagt subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu, Iza laqitum fi'atan fathbutu, Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. O die ihr glaubt, wenn ihr auf eine Schar trefft, so steht fest und gedenkt Allahs häufig. Also macht Dhikr häufig, warum? Auf das es euch wohlergehen möge. Auf das ihr erfolgreich sein mögt. Also das Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala oder Allahs Gedenken ist ein Grund, dass man die Standhaftigkeit bekommt. Erwähne Allah subhanahu wa ta'ala oft, während du gehst, während du sitzt, während du läufst, während du am Liegen bist, während du wartest, während du in jede Situation erwähne oft Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah und so weiter und so fort. طيب, sechster Punkt, liebe Geschwister, das Bewusstsein über die Gaben Allahs, die er dir gegeben hat. Bewusstsein, dass du dies zu schätzen weißt, dass du siehst, was von einer Gabe Allah dir gegeben hat, nämlich Muwahhid zu sein, Muslim zu sein, Gott ergebener zu sein. Kannst du dir das dann halt vorstellen? Weißt du, welche Gabe die Allah dir gegeben hat? Du weißt das nicht zu schätzen. Du weißt nicht, wenn die Menschen sterben, als Kafir sterben, dass sie für ewig in der Hölle landen. Und wenn du als Muwahhid sterbst, egal was du auf dieser Erde verloren hast, werdest du als Paradiesbewohner sterben. Und du werdest für ewig in Paradies sein. Und Allah tabaraka wa ta'ala sagt, قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ. Sagt subhanahu wa ta'ala, sag, alles Lob gehört Allah und Frieden sei auf seinen Dienern, die er sich auserwählt hat. Ist denn Allah besser oder das, was sie ihm beigesellen? Sagt subhanahu wa ta'ala in diesem Vers, dass er subhanahu wa ta'ala wählt aus. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich auserwählt. Also du hast den Islam bekommen durch die Gnade von Allah tabaraka wa ta'ala. Wäre nicht Allah, wärest du nicht Muslim. Wäre dieser dir aber nicht von Allah subhanahu wa ta'ala, wärst du ein Götzendiener. Weißt du das zu schätzen? Allahs Gesandter, wie wir gestern darüber gesprochen haben, wo Allahs Gesandter in Ma'rakat Khandaq gesagt hat, لَوْلَ اللَّهِ مَهْتَدَيْنَا, wäre nicht Allah, hätten wir nicht die Rechtleitung bekommen. Weißt du diese Rechtleitung zu schätzen? Ja klar, du werdest geprüft, aber die Gabe, die Allah dir gegeben hat, dieser Tawhid, dieser Muslim, dieser Islam, die Allah dir gegeben hat, musst du eigentlich zu schätzen wissen. Wenn du das weißt, dann ist es ein Grund, dass du die Standhaftigkeit erreichen werdest mit Allahs Erlaubnis. Nächster Punkt, liebe Geschwister, das Aktivsein in der Da'wah. Du sollst Da'wah machen, nicht einfach so sitzen. Das, was du lernst, gib es weiter. Schreib die Vorträge und trage das einfach vor woanders. Schreibe die Wörter und richtige Sachen. Nehme es auf. Später kannst du davon profitieren. Hochladen. Subhanallah, gestern bin ich auf ein Video gekommen. Ich weiß nicht auch, wie ich das drauf gekommen bin, subhanallah, auf irgendeine Sprache. Ich kenne die Sprache nicht. Jemand hat diese kleine Dua, die von den Al-Manhaj Media veröffentlicht wurde, also diese kleine Dua, während der unsere Umma in dieser Lage ist, dass sie einige Menschen nicht mal einmal hinbekommen, Dua zu machen, hat irgendjemand auf, ich weiß nicht, ob das Bosnisch ist, oder irgendeinen Balkansprache ist, mit Untertitel übersetzt und hochgeladen. Ajib, subhanallah al-Azim. Und anderen, subhanallah, anderen Geschichten wurden auch übersetzt und hochgeladen. Du sollst nicht aufhören, Dawah zu machen. Du kannst die Werbung zum Beispiel für die Vorträge machen. Du kannst die Vorträge hochladen. Du kannst einfach aufschreiben und einfach vortragen. Schwester kann mit den Schwestern. Subhanallah, wie oft Schwestern sitzen sich hin, zusammen. Und sie gedenken nicht mal ein einziges Mal Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sitzen nur mit Riba und Namima und anderen Dingen werden beschäftigt. Oder über diese Gruppe und diese Gruppe und diese Gruppe in WhatsApp zu sprechen. Anstatt zu sagen, wir sind jetzt gerade hier, wir haben unseren Tee getrunken, wir haben Kekse gegessen. Lass uns über einige Punkte sprechen, die wir letztens in der Vortrag gehört haben. Ich fand das wirklich sehr wichtig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu zu denjenigen gehören lassen, die das Wort hören, danach die Besten davon folgen. Subhanallah, du sollst nicht schüchtern sein und nicht dich zurückziehen, sondern um Standhaftigkeit zu erreichen, wahrhaftig Da'wah zu machen. Ist eine Miete, liebe Geschwister. Tayyib, achter Punkt, das feste Glauben an den Sieg Allahs. Subhanallah, das feste Glauben an den Sieg Allahs. Ja, achi, wallahi, manche Leute zweifeln an die Wörter Allah subhanahu wa ta'ala. Manche Leute lesen den Koran nicht. Subhanallah, wallahi, immer wenn es etwas passiert oder wenn wir in einer Lage sind, ich schlage den Koran auf, ich lese als ob Allah tabaraka wa ta'ala zu diesem Thema gesprochen hat. Und man bekommt automatisch, subhanallah, eine Yaqin. Wallahi, wie ich gerade fest daran glaube, dass ich der gerade der Person bin, der spricht, wie ich gerade meine Stimme höre und diesen Bildschirm sehe und diese Dateien lese, so fest, ohne jegliche Zweifel, bin ich überzeugt, dass Allah seine Licht vollenden wird. Trotz all diejenigen, die gegen Allahs Licht oder versuchen, Allahs Licht mit ihrem Münde auslöschen. Allah besteht darauf. Versteht ihr das nicht? Hört ihr das nicht? Allah hat es versprochen. Also mach dir keine Sorge, dass das Islam verbreitet wird, sondern mach dir Sorge, was hast du für den Islam geleistet? Und das wird das nächste Thema sein. Also morgen werden wir darüber sprechen. Was hast du für den Islam geleistet? Das ist die Thema von morgen, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. So, liebe Geschwister, lass uns diesen Versen lesen, damit wir schauen, subhanallah al-azim, und fest daran glauben. Es gibt wirklich zahlreiche Verse. Wenn ihr in Telegram schaut, werdet ihr viele Verse lesen über Sieg Allah subhanahu wa ta'ala, über die Standhaftigkeit. In jedem Thema seht ihr einen Vers. Und diese Verse ist nicht dafür gedacht, dass man einfach liest, sagt, ja, schön und so weiter. Nein, ohne jeglich Zweifel daran zu glauben, fest daran zu glauben. Allah tabaraka wa ta'ala sagt subhanahu wa ta'ala in diese gewaltige Verse, spricht also über den Propheten und diejenigen, mit dem Propheten gekämpft haben. Sagt subhanahu wa ta'ala in Surah 3, Vers 146 bis 148. وَكَأَيِّمْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Dann kam die Antwort sofort. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Subhanallah. Sagt Allah tabaraka wa ta'ala, und mit wie vielen Propheten zusammen kämpften zahlreiche Bekannte des Herrn, doch sie gaben nicht auf, ob dessen, was sie auf Allahs Weg traf, noch wurden sie schwacher, noch unterwarfen sie sich. Subhanallah. Und Allah liebt die Standhaften. Ihre Wörter waren nichts anderes, als dass sie sagten, unsere Herr, vergib uns unsere Sünden und die Maßlosigkeit in unserer Angelegenheit. Festige unsere Füße und helfe uns gegen das ungläubige Volk. Und dann kam die Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala. Da gab Allah ihnen die Belohnung, dass sie diesseits, also nämlich den Sieg, diesseits und die schöne Belohnung des Jenseits. Und Allah liebt die Gutes Tuenden. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Was ist los mit denen? Denken sie nicht über den Koran nach? Letzter Punkt, was wir darüber sprechen, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, nachdem wir über die Gründe für das Vortrag gesprochen haben und die Prüfung, dass Allah tabaraka wa ta'ala diejenigen prüft, die sagen, wir glauben Allah subhanahu wa ta'ala, und je mehr der Mensch Allahs Wörter praktiziert und Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt, dass so wird der Prüfung stärker sein. Und dann dritter Punkt war, wie erreiche ich die Standhaftigkeit? Und wir haben dazu 8 Punkte erwähnt. Letzte, was wir darüber sprechen in diesem Vortrag, was ist die Belohnung? Ich bin standhaft geblieben. Und ein Grund, was mich noch stärkt, dass ich standhaft bleibe und mir die Hoffnung gibt, dass ich über die Belohnung nachdenke. Die Belohnung für die Standhaftigkeit, für das Geduld. Allah tabaraka wa ta'ala sagt, إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. والله reicht dieser Vers, lieber Geschwister. Reicht dieser Vers, damit du standhaft bleibst und nicht einen Millimeter zurückkehrst und zurückgehst und aufgibst. sagt Allah tabaraka wa ta'ala, ich habe ihnen heute, dass sie standhaft waren, damit vergolten, dass sie die Erfolgreichen sind. Willst du erfolgreich sein im Akhirah? Bleib standhaft auf der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Ich habe ihnen heute, dass sie standhaft waren, damit vergolten, dass sie die Erfolgreichen sind. Subhanallah. Und Allah tabaraka wa ta'ala sagt im nächsten Vers, es ist auch subhanallah ein gewaltiger Vers, und damit werden wir bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala zu Ende des Vortrags kommen, indem Allah tabaraka wa ta'ala in Surah 25, Vers 75 und 76 sagt, أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. All diesen wird mit dem Obergemacht vergolten werden, dass sie standhaft waren, und ihnen wird Groß und Frieden entgegengebracht. Ewig darin zu bleiben, ewig im Paradies zu bleiben, alles Belohnung für deine Standhaftigkeit und deine Geduld auf diesem Weg. Ewig darin zu bleiben, schön ist es als Aufenthaltsort und bleiben. Subhanallah al-Azim. Wallahi, alles, was wir suchen, finden wir im Koran. Letzter Vers, womit wir den Vortrag beenden werden, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Und ihnen vergelten, dass sie standhaft gewesen sind mit einem Garten und mit Seide. Paradies, liebe Geschwister. Wisst ihr, was Paradies ist? Wie schön das Paradies ist? Darüber werden wir bi'idhnillahi azza wa jal auch einen Vortrag halten. Aber morgen werden wir mit Allahs Erlaubnis über ein gewaltiges Thema sprechen, nämlich, was hast du für deine Religion geleistet? So ladet inshallah anderen Geschwistern dazu, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala einen oder den anderen recht leitet, dass man darüber nachdenkt, was man bis jetzt für den Religion Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat. Warum man nichts macht, subhanallah al-Azim, für Allahs Religion? Oder warum einige in der Mitte des Wegs aufgeben und wieder, wal'iyadu billah, zurückkommen zu dem Kufr oder den Sünde und so weiter und so fort und nicht standhaft bleiben? Und warum oder was haben wir bis jetzt für Allahs Religion gemacht? Das wird unser Thema sein morgen, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen gehören lassen, die das Wort hören, danach die Besten davon folgen. Subhanakallahu bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik.